Halleluja. Gut, ihr Lieben, es geht weiter. Preist den Herrn. Halleluja. Seid ihr dankbar? Dankbar für die Glory Life Schule. Dankbar für solche Lehrer wie den Christian. Und all die anderen Lehrer natürlich genauso. Halleluja. Seid ihr dankbar? Preist den Herrn. Dankbar, dass wir in dieser Zeit leben dürfen. Oh, ich habe mich die letzte Zeit verstärkt aufgrund dieses Themas, das ich zurzeit habe, habe ich mich ja verstärkt mit dem Zeitalter der großen Trübsal befasst. Und da wirst du so richtig dankbar, dass du jetzt lebst. Amen. Dass wir jetzt im Zeitalter der Gnade leben. Aber wir haben gesehen, das letzte Mal, es gibt in der Geschichte Gottes mit der Menschheit gibt es unterschiedliche Zeitalter. Und ihr könnt mal die Folie nochmal anwerfen mit den unterschiedlichen Dispensationen oder Zeitaltern. Dispensation ist der Fachausdruck, Zeitalter ist der deutsche Ausdruck. Es gibt unterschiedliche Zeitalter, in denen unterschiedliche, ich sag mal, von Gott gesetzte Prämissen gelten. Ja? Vor dem Sündenfall galten andere Prämissen, waren andere geistliche Voraussetzungen als nach dem Sündenfall. Vor dem Sündenfall war die Welt nicht gefallen, die Erde nicht gefallen, die Schöpfung nicht gefallen, der Mensch nicht gefallen. War was ganz anderes wie nach dem Sündenfall. Ja, nach der Sintflut war wieder eine andere Zeit, weil Gott diesen Bund gesetzt hatte, wo er gesagt hat, es wird nicht vergehen, Saat und Ernte, Frost und Hitze, Tag und Nacht und so weiter. Es wird alles nicht vergehen, solange die Erde besteht. Das war anders. Davor war die Sünde im Begriff, die Menschheit endgültig auszulöschen und zu zerstören. Ja, war ein anderes Zeitalter. Genauso war es ein anderes Zeitalter, als Gott den Bund mit Abraham schloss. Ich gehe jetzt heute nicht mehr da näher drauf ein. Es war ein anderes Zeitalter, als Gott den Bund mit dem Volk Israel am Sinai schloss. Ja, das ist dann die nächste Folie, Teil 2. Genau, war ein anderes Zeitalter, andere Prämisse, das Zeitalter des Gesetzes. Unter dem Gesetz gelten andere Regeln als zum Beispiel vor dem Sündenfall. Und unter dem Gesetz gelten auch wiederum andere Regeln als im Zeitalter des neuen Bundes. Ja, in das wir eingetreten sind seit Pfingsten und das bis zur Entrückung nicht zu Ende gehen wird. Halleluja, preist den Herrn, das ist die Zeit, in der wir leben. Amen. Halleluja, in dem Moment, wo dieses Zeitalter zu Ende geht, und es ist noch nicht zu Ende gegangen, aber in dem Moment, wo es zu Ende geht und es wird zu Ende gehen, und die Bibel sagt, es wird bald zu Ende gehen, was auch immer das genau heißt, das hieß schon vor 2000 Jahren bald, aber bald ist einfach bald aus der Sicht Gottes. Wie bald auch immer. Auf jeden Fall, bald wird es zu Ende gehen und dann wird es ein neues Zeitalter geben und das wird das Zeitalter der sogenannten großen Trübsal sein. Wird beginnen mit der Entrückung, beziehungsweise nach der Entrückung, unmittelbar nach der Entrückung der Gemeinde, wird es beginnen und wird 7 Jahre lang gehen. Und in diesem Zeitalter werden wieder andere Prämissen gelten, andere geistliche Grundlagen als in diesem Zeitalter der Gnade. In diesem Zeitalter der Trübsal wird sich Gott wieder stärker, kann man sagen, in einer alttestamentlichen Weise, in gewisser Weise offenbaren, aber nicht wirklich alttestamentlich, weil es nicht zurückgeht in das Zeitalter des Gesetzes. Aber er wird in diesem Zeitalter, in diesen konzentrierten 7 Jahren, insbesondere sich wieder als Richter auch in der Menschheit erweisen. Im Zeitalter der Gnade und des neuen Bundes, das Zeitalter der Gemeinde auch genannt, ja, von Pfingsten bis zur Entrückung, sagt das Wort Gottes, die Güte Gottes leitet zur Umkehr. Jesus ist nicht gekommen, um zu richten, sondern er ist gekommen, um zu retten, sagt das Wort Gottes. Aber Gott in seiner unerfindlichen Weisheit und Gnade hat sich vorgenommen, ganz am Ende der Zeit, und das ist dann vor dem 1000-jährigen Reich, das wäre dann das nächste Zeitalter, das dann auf der nächsten Seite kommt, das 1000-jährige Reich und dann schlussendlich das himmlische Jerusalem. Aber bevor das kommt, hat Gott sich festgelegt in seiner Weisheit und auch wiederum in seiner Gnade und in seiner Liebe, in 7 Jahren konzentriert noch einmal die Menschheit, die sich bis zu diesem Zeitpunkt nicht für Jesus entschieden hat, noch einmal auf ihn hinzuweisen beziehungsweise zu sich zu rufen in einer sehr vehementen Art und Weise. Und er wird insbesondere Gerichte, also Gericht gebrauchen, um die Menschen zu sich zu ziehen. Große Gerichte. Ja. Er wird große Gerichte auslösen, um den Menschen deutlich zu machen, dass sie ihn brauchen und dass sie Gott brauchen. Und es wird auch in diesem Zeitalter dieser 7 Jahre wird es einige Menschen geben. Ja, manche sagen sogar große Scharen. Wahrscheinlich, wenn man Offenbarung 7 nimmt, dann passt es auch. Große Scharen von Menschen werden sich noch bekehren zu Jesus in diesem Zeitalter der großen Trübsal, wo die Gemeinde weg ist und damit der weg ist, der noch die Gerichte und der auch das Überhandnehmen des Wirkens des Teufels zurückhält, wo der weg ist. Paulus sagt, der muss erst weg, damit der Antichrist sich offenbaren kann. Ja? Deswegen ist es müßig, momentan auf der Erde rumzugehen und zu sagen, ist das der Antichrist oder ist das der Antichrist? Ist es der türkische Präsident oder der amerikanische oder der koreanische oder welcher ist es jetzt im Endeffekt? Das ist müßig, weil in diesem Zeitalter wird sich der Antichrist nicht in vollem Maße offenbaren in einer Person. Es wird Personen geben, die ihm vielleicht nahe kommen und die hat es in der Geschichte auch bereits gegeben. Denk nur an Hitler oder an Stalin und so weiter. Das war natürlich Vorschatten des Antichristen, aber auch sie waren nicht der Antichrist, sonst wären wir schon im tausendjährigen Reich. Aber das wollte ja Hitler zum Beispiel aufrichten, das tausendjährige Reich, aber nach 12 Jahren war es beendet. Das war es offensichtlich nicht. Aber er war auch nicht der Antichrist, er war ein Vorläufer des Antichristen, aber nicht der Antichrist, weil in diesem Zeitalter wird der Antichrist nicht offenbar werden. Es kann sein, dass er schon geboren ist. Das kann sein, je nachdem, wann die Entrückung kommt. Ja, weil das kann ja nicht sein, dass er erst geboren wird, wenn die Entrückung kommt, weil sonst hätten wir nachher einen einjährigen Antichristen oder so. Das wäre ja dann schwierig. Also muss er ja vorher geboren werden. Das heißt, es kann durchaus sein, dass er schon geboren ist. Aber es ist jetzt nicht zu sagen, wer es ist. Es wird sich erst offenbaren, wenn der das Offenbaren, wie Paulus sagt im Thessalonicher Brief, wenn der das Offenbaren zurückhält, weg ist. Und der das Offenbaren zurückhält, der ist der Heilige Geist, der in der Gemeinde wirkt. Ja. Und in dem Moment, wo die Gemeinde weggenommen wird, kann sich tatsächlich das Geheimnis des Antichristen erst in vollem Maß entfalten. Hat auch der Teufel wieder in ganz anderem Maße Raum als jetzt. Verstehst du? Jetzt ist die Zeit, wo wir den Teufel in die Schranken weisen. Amen. Bist du dankbar? Halleluja. Weißt du, jetzt ist nicht die Zeit, wo wir einfach alles, was der Teufel tut, nur hinnehmen. Weißt du, das ist die Gefahr bei Leuten, die glauben, dass der Leib Christi durch die letzten 7 Jahre Trübsal durch muss. Die denken immer, naja, wenn wir jetzt aber in der Trübsal sind, wenn Corona zum Beispiel eines der Trübsals Siegel oder Posaunen oder wir kommen noch dazu, ist, wenn sie eins davon ist, dann bringt es ja auch nichts, dass wir beten. Dann können wir es ja nicht wegbeten, weil das, was in der Bibel vorausgesagt ist, können wir ja nicht wegbeten. Verstehst du, wir können ja nicht den Antichristen wegbeten. Verstehst? Der wird sich ja offenbaren. Das hat ja Gott gesagt, können wir nicht wegbeten. Wenn du also glaubst, dass du jetzt schon in dieser Trübsal lebst, ist die Gefahr, dass du passiv wirst. Weil in diesem Zeitalter, in das wir kommen, im Zeitalter der, also nicht wir, aber das, in das die Geschichte Gottes irgendwann eintritt, nämlich das Zeitalter der großen Trübsal, in diesem Zeitalter wird es tatsächlich nicht möglich sein, bestimmte dämonische Dinge wegzubeten, weil sie nämlich in der Bibel vorhergesagt sind. Und die schauen wir uns jetzt auch gleich an, was das so alles an netten Sachen vorhergesagt ist. Halleluja. Aber es ist nicht möglich, die wegzubeten in diesem Zeitalter, in diesem kommenden Zeitalter. Aber in diesem Zeitalter, in dem wir leben, ist es unser Auftrag als Gemeinde Jesu, gegen diese Dinge zu stehen und dafür zu stehen, dass sie nicht die Oberhand gewinnen, sondern dass im Gegenteil die Verkündigung des Evangeliums die Oberhand gewinnt, die Herrlichkeit Gottes die Oberhand gewinnt und dieses Evangelium allen Nationen zu einem Zeugnis verkündigt wird, denn dann erst wird das Ende kommen. Amen. Das ist das Zeitalter der Gnade. Und natürlich ist es so, dass ihr könnt es drauflassen, da diese Zeitalter, weil ich bin immer noch dabei. Es ist natürlich so, dass immer von den kommenden Zeitaltern, die also auf uns zukommen, bereits Vorschatten in das jetzige Zeitalter hineinreichen. Ich habe es das letzte Mal schon gesagt. Die Entrückung ragt auch jetzt schon in unsere Zeit hinein. Ja, letzte Woche hat Irina uns eine Stunde gelehrt, Aufsteigen im Geist. Was ist es anderes als Entrückung auf der geistlichen Ebene? Verstehst du, es ist ein Vorschatten für die Entrückung der Gemeinde. Versetzt an himmlische Orte. Was sagt Paulus? Wir sind versetzt an himmlische Orte. Was ist es anderes, als dass unser Geist entrückt ist an himmlische Orte? Das heißt, die Entrückung als ein geistliches Ereignis ragt jetzt schon in dieses Zeitalter hinein, auch wenn wir noch nicht im Zeitalter der Entrückung an sich leben. Verstehst du? Genauso ragt das tausendjährige Reich in dieses Zeitalter hinein. Weil im tausendjährigen Reich ist es ja so, dass der Teufel gebunden sein wird für tausend Jahre. Das ist wieder ein ganz anderes Zeitalter. Und dass die Christen unumschränkt herrschen werden durch Jesus Christus über diese ganze Erde. Amen. Ja, aber jetzt, was sagt Paulus jetzt? Er sagt Römer 5, 17, diejenigen, die dem Überfluss der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen, sie werden bereits jetzt im Leben herrschen durch den einen Jesus Christus. Das heißt, die Herrschaft beginnt nicht erst im tausendjährigen Reich. Da machen auch manche Christen den Fehler, sagen, ja, im tausendjährigen Reich werden wir herrschen, aber jetzt müssen wir durch die Trübsal. Das ist das Problem, wenn du die Zeitalter durcheinander bringst. Kannst du das sehen? Es ist so wichtig, dass wir wirklich diese Zeitalter unterscheiden. Ja, wenn du da verwirrt bist, es gibt die einen, die sagen, ja, wir leben im Zeitalter der großen Trübsal, dann ist natürlich nichts mehr groß mit Herrschaft, sondern dann gibt es eigentlich nur noch Augen zu und durch. Das ist die Mentalität in der großen Trübsal. Augen zu und durch und möglichst, wenn es überhaupt möglich ist, unbeschadet da durchkommen. Viele werden Märtyrer sein, wahrscheinlich die meisten. Aber Augen zu und durch, das ist das Motto der großen Trübsal. Aber das ist nicht das Motto jetzt in diesem Zeitalter. Und es ist auch nicht das Motto im Zeitalter des tausendjährigen Reiches, sondern da ist Herrschaft angesagt. Amen. Also deswegen ist es so wichtig. Andere gibt es, die sagen, ja, es gibt es auch, das ist das sogenannte Postmillenarismus, nennt sich das im theologischen Fachbegriff. Das ist der Glaube daran, dass das tausendjährige Reich jetzt bereits begonnen hat, dass wir schon im tausendjährigen Reich leben. Gibt es auch welche, die das vertreten, die sagen, ja, eigentlich die Trübsal ist schon durch, das war schon 70 nach Christus, die Belagerung von Jerusalem damals, der jüdische Krieg, die Zerstörung des Tempels und all diese Dinge, ist eigentlich alles schon durch, die Trübsal, und jetzt sind wir da, um zu herrschen. Und da ist was dran, wir sind hier, um zu herrschen im Zeitalter der Gnade, das sagt das Wort Gottes. Aber kleines Problem, der Satan ist noch nicht endgültig gebunden für 1000 Jahre. Wenn das so wäre, würdest du es merken. Amen. Das heißt, es ist auch wieder einseitig, verstehst du? Wir müssen schon genau wissen, in welcher Zeit wir leben. Und gleichzeitig ist es aber so, dass bestimmte Aspekte anderer Zeitalter in dieses Zeitalter jetzt hineinreichen. Genauso wie es falsch wäre zu sagen, als Christen sollten wir gar nicht an Herrschaft denken, sondern Augen zu und durch die Trübsal. Wir müssen durch viele Bedrängnisse eingehen ins Reich Gottes, was Paulus ja sagt, und das ist auch wahr. Ja? Verstehst du? Aber nur dieser Aspekt ist nicht unser Zeitalter, ist damit schief. Und genauso ist schief zu sagen, ach, der Teufel, das interessiert uns doch schon gar nicht mehr, denn der ist doch schon erledigt, der ist doch schon gebunden und so weiter. Wir herrschen jetzt einfach nur noch. Verstehst du? Dann sind wir schon ins tausendjährige Reich weitergerutscht. Aber sind wir noch nicht. Passt also nicht ganz. Verstehst du? Es ist wichtig zu verstehen, in welchem Zeitalter wir jetzt sind. Wir sind jetzt, kannst du wieder nochmal zurück auf die Seite 2. Wir sind jetzt im Zeitalter des neuen Bundes seit 2000 Jahren. Es hat an Pfingsten begonnen. Die Bibel nennt es auch die Endzeit. Wir sind in der Endzeit. Amen. Und deswegen heißt ja auch dieses Thema, das ich hier lehre in diesen Stunden, heißt ja das, die Lehre von den letzten Dingen, Eschatologie, heißt die Lehre von den letzten Dingen. Und du kannst eigentlich modern kannst einfach sagen Endzeitlehre. Ja. Ja, es geht also tatsächlich um diese letzten Dinge. Und jetzt, heute Abend, wollen wir darin weitergehen, uns dieses Zeitalter der großen Trübsal ein bisschen anzuschauen, in dem tatsächlich der Aspekt der Gerichte Gottes, auch der Aspekt oder die Möglichkeiten des Teufels nochmal zu einem Höhepunkt kommen, sozusagen ein Stück weit, wollen wir uns anschauen. Und wir werden dabei feststellen, dass auch dieses Zeitalter bereits in unser jetziges Zeitalter mit hineinreicht. Das ist sozusagen Vorschatten auf dieses Zeitalter gibt. Deswegen ist tatsächlich das Studium der Offenbarung sehr, sehr interessant, wenn du es mit dem richtigen Auslegungsschlüssel liest Und tatsächlich ist diese Offenbarung der verschiedenen Zeitalter einer der wichtigen Schlüssel, um die Offenbarung richtig zu lesen. Und dann wirst du es mit großem Gewinn tun, weil dann wirst du plötzlich viele Dinge feststellen, auch in unserer Zeit, die bereits vorgeschattet sind und von denen wir bereits erste Zeichen sehen. Und gleichzeitig können wir dann auch uns die Ermutigung ziehen, die Gott in der Offenbarung wiederum an die Christen gibt, im Hinblick auf diese Bedrängnisse und im Hinblick auf diese kommende Zeit auch, aber eben auch schon für unsere Zeit jetzt und hier. Amen. Seid ihr dabei? Halleluja. Glaubt ihr, dass es eine freudige Sache wird, wenn wir uns jetzt dem Zeitalter der großen Trübsal widmen? Halleluja. So, super. Erste Stunde die Freude am Herrn, die zweite Stunde die große Trübsal. Super. Halleluja. Geniale Kombination. Ich habe mal wieder das beste Teil erwählt. Preist den Herrn. Okay. Das Zeitalter der großen Trübsal wird im Wesentlichen beschrieben im Buch der Offenbarung. Aber auch, ich glaube, ich habe es letzte Mal auch schon gesagt, kannst du dir notieren, Matthäus 24, 15 bis 29 ist einiges davon die Rede, Parallelstellen im Markus-Evangelium und im Lukas-Evangelium. Und auch im Buch Daniel findest du einiges bereits über die Zeit der Trübsal. Daniel 9, 26 bis 27 zum Beispiel und andere Stellen, da findest du einiges darüber. Aber im Wesentlichen ist tatsächlich das Buch der Offenbarung die Quelle unseres Wissens und unserer Erkenntnis über dieses Zeitalter. Und deswegen wollen wir an dieser Stelle beginnen, uns das Buch der Offenbarung mal genauer anzuschauen. Und zwar von Anfang an, sodass wir wirklich auch am Ende dieser Stunden, das werden wir heute nicht zu Ende kriegen, aber am Ende dieser Stunden möchte ich wirklich, dass jeder Glory Life Schüler wirklich ein Grundverständnis hat dieses Buches der Offenbarung, wie es zu lesen ist, wie es zu sehen ist und was es uns gibt an gewaltiger Ermutigung, Offenbarung, auch Weisheit und Unterscheidung, um in dieser Zeit zu leben, in der wir jetzt leben. Okay, ist das ein gutes Ziel? Preist den Herrn. Okay, Halleluja. Los geht's. Offenbarung Kapitel 1 bis 3, damit beginnen wir. Offenbarung Kapitel 1 bis 3, jetzt könnt ihr die Folie erstmal wegmachen. Offenbarung Kapitel 1 bis 3, es sind die ersten drei Kapitel, da geht es um Einleitung und Ermutigung insbesondere und auch Ermahnung für die Gemeinden, die der Apostel Johannes insbesondere in Kleinasien damals apostolisch betreut hat. Da gehe ich jetzt nicht im Detail drauf ein, aber es ist trotzdem sehr wichtig zu sehen, dass die ersten drei Kapitel der Offenbarung Ermutigung, Ermahnung, Ermunterung zum Dranbleiben und zum Durchhalten an die Gemeinden sind, denen Johannes als Apostel vorsteht. Damit ist schon gesetzt, dass die ganze Offenbarung als Buch so genau verstanden werden will, nämlich als Buch der Erbauung, der Ermutigung und gleichzeitig auch der Klärung im Geist, wo wir stehen, so ist dieses Buch gedacht für die Gemeinden. Das heißt, es ist gedacht als ein Buch, das ihnen hilft, einfach in diesem Zeitalter, in dem wir ja jetzt immer noch leben. Wir leben ja immer noch im gleichen Zeitalter, in dem damals die Christen lebten, als Johannes die Offenbarung schrieb. Es ist immer noch das gleiche grundlegende Zeitalter. Und somit ist die Offenbarung auch für uns heute Ermutigung, Ermunterung, auch Augenöffnung, Klarheit, auch Korrektur, wo notwendig, ja, dass wir richtig einjustiert sind und so durch die Endzeit gehen. Amen. Und dabei gleichzeitig eben herrschen und regieren, die Herrlichkeit Gottes verbreiten, das Evangelium verkünden und all diese Dinge, die in diesem Zeitalter wichtig sind. Okay, also das ist Offenbarung 1 bis 3. Dann haben wir Offenbarung Kapitel 4 bis 5. Das ist jetzt auch sehr wichtig. Offenbarung Kapitel 4, Vers 5 ist die Schau des Thronsaales Gottes. In Offenbarung 4 und 5 sieht Johannes den Thronsaal Gottes. Und indem das hier an dieser Stelle steht, wird deutlich, von diesem Thronsaal aus wird der Startschuss gegeben für den Beginn des kommenden Zeitalters der großen Trübsal. Das wird dadurch deutlich, weil direkt unmittelbar, nachdem Johannes den Thronsaal sieht, in Offenbarung Kapitel 4 bis 5, geht es in Offenbarung Kapitel 6 los mit der großen Trübsal. Ja. Offenbarung Kapitel 4 und 5 sieht Johannes den Thronsaal Gottes und ist auch interessant übrigens, was er ja auch sieht, im Thronsaal Gottes sind die 24 Ältesten als Vertreter der Gemeinde Jesu. Und 24 ist ja auch eine Zahl, die Vollständigkeit ausdrückt. Ja, 2 mal 12. 12 ist schon vollständig und dann 24 ist doppelt vollständig. Also die Zahl der vollständigen Vollständigkeit, kannst du sagen. Das heißt eigentlich, was Gott dadurch deutlich macht, ist, in dem Moment, wo die große Trübsal beginnt in Offenbarung Kapitel 6, ist die Gemeinde, die bis zu diesem Zeitpunkt bestand, in ihrer Vollzahl bereits im Himmel. Was wiederum ein Zeichen dafür ist, dass die Entrückung vor der Trübsal stattfinden muss. Weil er sieht quasi ja die Gemeinde mit im Thronsaal, im Himmel, die 24 Ältesten. Okay? Vom Thronsaal aus beginnt dann das Zeitalter der großen Trübsal und der nächste Abschnitt der Offenbarung, nämlich Offenbarung Kapitel 6 bis 11, das ist die prophetische Schau der ersten 3,5 Jahre der großen Trübsal. Ja, die große Trübsal wird in der Bibel sowohl schon im Buch Daniel, aber dann auch in der Offenbarung in 2 mal 3,5 Jahre aufgeteilt. Ja, und das werden wir gleich sehen. In der Mitte dieser großen Trübsal passieren nochmal ein paar entscheidende Sachen. Und die ersten 3,5 Jahre werden beschrieben in Offenbarung Kapitel 6 bis 11. Und die zweiten 3,5 Jahre werden dann beschrieben ab Offenbarung Kapitel 13. Ja. Offenbarung 12 ist dann so ein Einschub zwischendurch, da werden wir auch noch näher drauf eingehen. Aber Offenbarung 6 bis 11 ist die prophetische Schau der ersten 3,5 Jahre. Und Offenbarung 13 bis 19, kann man sagen, ist die Offenbarung der zweiten 3,5 Jahre. Und dann kommt Offenbarung 19, die Wiederkunft Jesu. Und Offenbarung 20, dann das tausendjährige Reich, der letzte Aufstand des Teufels, das Endgericht. Und Offenbarung 21 und 22, dann das himmlische Jerusalem. Ja, da werden wir überall noch hinkommen, heute Abend nicht. Heute Abend werden wir uns auf Offenbarung 6 bis 11 konzentrieren, nämlich die prophetische Schau der ersten 3,5 Jahre der großen Trübsal. In diesen ersten 3,5 Jahren der großen Trübsal, oder anders ausgedrückt, die ersten 3,5 Jahre der großen Trübsal beginnen mit dem Öffnen der sogenannten 7 Siegel. Ja. Das Lamm selber, Jesus selber, öffnet die 7 Siegel. Johannes sieht Jesus im Himmel und da heißt es ja, wer ist würdig, das Buch zu öffnen, die Siegel zu öffnen, die 7 Siegel zu öffnen. Und dann heißt es, nur einer ist würdig, nämlich das Lamm, das geschlachtet worden ist, das Lamm, das sein Blut vergossen hat. Mit dem Lamm beginnt sozusagen der Startschuss für die große Trübsal. Von ihm aus geht es sozusagen letztendlich. Ja, er ist im Zentrum und damit nimmt sozusagen das Geschehen seinen Lauf. Und wir haben dann die Beschreibung von 7 Siegeln und 7 Posaunen in den ersten 3,5 Jahren der Trübsal. Und dann in den zweiten 3,5 Jahren der Trübsal, dann ab Kapitel 13, haben wir dann noch 7 Zornschalen. Ja, das sind alles nicht so angenehme Dinge für die Erde. Die 7 Siegel und die 7 Posaunen in den ersten Teil der großen Trübsal sind auch schon ziemlich schrecklich, aber die 7 Zornschalen im zweiten Teil der großen Trübsal sind noch mal deutlich schrecklicher. Ja, das heißt, es gibt da eine Steigerung. Es gibt tatsächlich da auch zwischen den ersten beiden Hälften oder zwischen den beiden Hälften der Trübsal gibt es da auch noch mal eine Steigerung drin. Das werden wir uns auch noch genau anschauen, wie das aussieht. Also, fangen wir an mit den 7 Siegeln. Was ist in den 7 Siegeln? Ihr könnt die 7 Siegel mal an die Wand werfen. Die Folie, genau hier sind die 7 Siegelgerichte. Kannst du nachlesen, Offenbarung Kapitel 6 bis 11. Ich nehme es einfach mal nacheinander durch. Wir werden jetzt nicht da auf jedes einzeln eingehen, aber du wirst merken, dass du einfach bei den verschiedenen Dingen immer auch Anklänge findest in unserer Zeit. Also das erste Siegel, das geöffnet wird, ist ganz einfach das. Mit dem ersten Siegel beginnt der Antichrist seinen Siegeszug. Ja, das erste Siegel ist das sogenannte weiße Pferd. Auf ihm sitzt in dem Fall der Antichrist und beginnt mit seinem Siegeszug. Ja, warum? Die Gemeinde ist weg. Damit hat er ein Vakuum. Jetzt kann er starten sozusagen. Jetzt kann er richtig losmarschieren. Ja, also das ist der Beginn des Siegeszuges des Antichristen, das ist das erste Siegel. Und beim zweiten Siegel, da kommt es dann gleich ziemlich dicke. Da geht es dann um Mord und Bürgerkrieg, Krieg und so weiter. Das ist das sogenannte feuerrote Pferd, ja, das zweite Siegel. Ja, da geht es also um Krieg und Bürgerkrieg und solche Dinge, wie du sie heute auch schon auf der Erde siehst. Aber da wird es halt wirklich weltumfassend überall gleichzeitig sein. Das ist der Unterschied, ja, zur großen Trübsal. Du hast es jetzt partiell. Du hast Bürgerkrieg, zum Beispiel in Syrien. Du hast Kriege zwischen Völkern, wie zum Beispiel im Jemen und so weiter. Also du hast diese Dinge jetzt auf der Erde, aber dann im Zeitalter der großen Trübsal wird es weltumfassend sein. Ja, mit jedem Pferd, das kommt, ja, mit jedem Pferd, das kommt, wird es weltweit freigesetzt. Ja. Mord, Bürgerkrieg, dann drittes Siegel, Hungersnot, Inflation auch interessanterweise, ja, wird betont, ne, dass alles extrem teuer wird plötzlich. Ja. Große Teuerung wird es auch genannt, ja, also Inflation. Hungersnot, ja, auch das hat es natürlich in der Weltgeschichte bereits gegeben. Und dann das vierte Siegel ist auch sehr heftig, das fahle Pferd bringt Tod, Seuchen und Tod. Ja. Und mit dem vierten Siegel, mit dem fahlen Pferd, stirbt ein Viertel der Weltbevölkerung. Das ist schon mal ziemlich viel. Ja. Ein Viertel, 25% der Weltbevölkerung sterben. Aber es ist noch nicht das Ende. Es kommt noch dicker. Ja. Das ist die Seuchen und der Tod. Und dann haben wir das sechste, oder beziehungsweise bei welchem Siegel sind wir jetzt? Das fünfte Siegel, ja, das fünfte Siegel ist so ein Einschub, das ist eigentlich, das sieht man beim fünften Siegel, werden einfach die Märtyrer, die um Jesu Willen gestorben sind, werden sichtbar und es wird ihnen gesagt, noch eine kurze Zeit und euer Blut wird sozusagen gerecht werden an denen, die euch umgebracht haben. Ja. Und dann kommt das sechste Siegel und mit dem sechsten Siegel kommt dann Erdbeben und große Finsternis über die ganze Erde, was dazu führt, und das ist auch ganz interessant, Offenbarung 16, Vers 15 bis 17 lese ich mal vor, da heißt es dann, und die Könige der Erde und die Großen und die Obersten und die Reichen und die Mächtigen und jeder Sklave und Freie verbargen sich in den Höhlen und in die Felsen der Berge und sie sagen zu den Bergen und zu den Felsen, fallt auf uns. Und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt und vor dem Zorn des Lammes. Denn gekommen ist der große Tag des Zorns. Und wer mag zu bestehen? Wer vermag zu bestehen? Mit anderen Worten, auf die Menschen kommt so eine Dichte der Angst, dass sie lieber sterben würden, als sozusagen weiter das auszuhalten. Ja, es ist eine Dimension der Angst, auch letztendlich sogar vor Gott selber, weil sie eben sagen, ja, Gott bewirkt diese Gerichte. Also extreme Angst. Sie glauben in dem Moment schon, der große Tag des Zorns ist da, obwohl das zu dem Zeitpunkt noch gar nicht da ist. Der große Tag des Zorns ist erst am Ende der großen Trübsal. Aber zu dem Zeitpunkt glauben sie schon, dass es soweit ist, weil es einfach so schrecklich ist. Ja. Und es ist tatsächlich so wie so eine Angst. Und auch das fand ich jetzt interessant, gerade in dieser Corona-Krise, insbesondere am Anfang, habe ich empfunden, da war schon etwas davon zu spüren. Weißt du, eine Angst, die dich so irrational macht, dass du im Grunde genommen sagst, ganz egal, was irgendwie ist, aber vor dem muss ich beschützt werden. Verstehst du? Ganz egal, wenn es die ganze Wirtschaft schrottet am Ende, ganz egal, was es mich kostet, ganz egal, was es andere Menschen kostet, ganz egal, was irgendjemand kostet, aber dieses, vor diesem Virus muss ich geschützt werden. Verstehst du? Ja, lieber fällt alles andere zusammen, als dass man sich dieser Angst stellt. Verstehst du? Das ist der Geist dahinter. Und genauso ist es da. Lieber lassen sie alles zerbrechen und zerfallen um sich herum, als sich der Angst zu stellen und damit ja dann umzukehren zu Gott. Weil die Möglichkeit gibt es in der großen Trübsal. Die Menschen können umkehren zu Gott. Die Bibel gibt es immer noch. Der Heilige Geist wirkt, ist auch noch am Wirken. Also der ist ja da. Da, wo Leute ihn einladen, ist er immer noch da. Es ist nicht so, dass der Heilige Geist komplett gegangen ist. Nur die Gemeinde ist gegangen zunächst mal. Aber je länger die große Trübsal geht, umso mehr Christen wird es ja auch wieder geben. Ja, weil die Bekehrung geht natürlich weiter. Und auch durch Gerichte werden Leute zu Gott kommen. Ja. Gott in seiner Liebe hat tatsächlich, man könnte sagen, auch die große Trübsal ist wie so der Last Call von Gott. Ja. So der letzte Aufruf, sehr massiv, sehr drastisch. Ja. Aber es ist seine Gnade, die einfach nicht möchte, dass irgendjemand verloren geht, sondern dass alle errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das müssen wir immer sehen. Wir müssen immer auch seine Gnade auch darin sehen. So schrecklich das alles ist, die verschiedenen, verschiedenen Siegel, ja, sechsten Siegel hier, da sind wir ja genau mit dem Zorn des Lammes und so weiter. Dann das siebte Siegel. Das siebte Siegel ist eigentlich nur, mit dem siebten Siegel wird eigentlich die erste Posaune geöffnet. Also es ist immer so, diese drei verschiedenen Gerichtsabläufe gehen eigentlich immer ineinander über. Beim letzten Siegel wird die erste Posaune geöffnet und bei der letzten Posaune wird die erste Zornschale sozusagen vorbereitet. Ja? Also es geht sozusagen ineinander über. Ja. Okay, und damit geht es dann bei den sieben Posaunen weiter. Von denen ist die Rede in Offenbarung 8 bis 11. Die machen wir auch weiter, weil das liegt im Grunde genommen auf der gleichen Linie. Machen wir einfach weiter. Was interessant ist, der Unterschied zwischen den sieben Posaunen und den sieben Siegeln ist ein Stück weit der. Bei den sieben Siegeln ist es so, dass mit dem Entsiegeln der Teufel das Recht bekommt, auf der Erde massiv zu wirken. Zuerst bekommt der Antichrist das Recht, loszureiten. Dann bekommt das das fahle Pferd, glaube ich, das Recht loszureiten und Bürgerkrieg und Mord und so weiter auf der Erde zu verbreiten. Dann kommt kommen die Seuchen und ein Viertel stirbt und so weiter. Der Teufel bekommt einfach das Recht sozusagen. Vom Himmel aus zwar, aber der Teufel bekommt das Recht. Bei den Posaunen ist es tatsächlich so, bei diesen Posaunengerichten ist es tatsächlich so, dass die Engel selber dieses Gericht mitbewirken. Das heißt, es ist etwas, was in diesem Zeitalter der Gnade zurückgehalten ist. In diesem Zeitalter der Gnade sagt Jesus ganz klar, Johannes 10,10, der Teufel kommt, um zu stehlen, zu schlachten und zu verderben. Ich aber bin gekommen, damit sie Leben haben und im Überfluss. Im Zeitalter der großen Trübsal wird es ein Shift geben, dass tatsächlich die Engel Gottes quasi das Werk auch mittun, was momentan eigentlich nur die Dämonen tun. Das ist einfach, weil es eine andere Dispensation ist, ein anderes Zeitalter ist. Die Posaunen werden tatsächlich direkt vom Himmel ausgelöst und damit auch die Plagen, die dann passieren, das ist ein bisschen vergleichbar mit den Plagen, die über Ägypten kamen. Ja, die Plagen, die über Ägypten kamen, wurden ja auch direkt von Gott ausgelöst. Es wäre ja auch nicht einfach der Teufel, sondern Gott hat gesagt, so, jetzt kommt die erste Plage, die zweite Plage, die dritte Plage. Und genauso ist es wieder bei diesen sieben Posaunen. Die werden von Gott ausgelöst. Hagel, Feuer, Blut ist die erste Posaune. Ja. Zweite Posaune ist interessant. Hier steht in dieser Folie, ein feuerflammender Berg stürzt ins Meer. Ist ganz interessant. Mir drängt sich da sofort die Assoziation auf, dass einfach ein riesiger Meteorit aus dem All irgendwo auf die Erde stürzt, weil genauso das ist, was passiert. Ein feuerflammender Berg fällt auf die Erde und die Wissenschaftler sagen, wenn der Berg nur groß genug ist, der auf die Erde fällt, dann kann der tatsächlich solche Verwüstungen anrichten, dass locker mal ein Drittel der Erde oder so vernichtet wird. Ja, also ich nenne es mal, die zweite Posaune nenne ich mal Meteoriteneinschlag. Ob es jetzt wirklich dann nachher genau das ist, weiß ich nicht, aber so kannst du es am besten vorstellen. Auf jeden Fall ist es ein feuerflammender Berg, der ins Meer stürzt. Und die dritte Posaune ist dann, ein Stern namens Wermut fällt in die Wasser und dadurch werden die Wasser bitter gemacht. Ein Stern namens Wermut und die Wasser werden bitter. Und das ist interessant, auch da siehst du historische Anklänge. Ja. Damals, ich erinnere mich noch dran, als Tschernobyl in aller Munde war, ja, und man die Kontamination des Wassers hatte, ja, und nicht nur des Wassers, sondern auch überhaupt auch der Vegetation und so weiter. Ja. Und das Interessante ist ja, dass Tschernobyl auf Russisch Wermut heißt. Ja. Ja, das wissen viele nicht, aber Tschernobyl heißt Wermut. Ja. Und durch diese Wermut wurden tatsächlich die Wasser bitter. Ich meine, in der biblischen Sprache bitter, wir würden heute sagen kontaminiert. Ne? Es kommt aber das Gleiche raus. Okay. Also da siehst du tatsächlich, weißt du, die Vorschatten sind da. Ja? Und jetzt ist ja die Frage, und genau das ist der entscheidende Unterschied zum Zeitalter der großen Trübsal. Ja, die Vorschatten sind da, aber wir müssen sie nicht tolerieren. Und wir als Leib Christi haben tatsächlich einen wesentlichen Einfluss darauf, wie stark diese Vorschatten in unserer Umgebung zum Durchbruch kommen und wie stark nicht. Weil der Teufel versucht natürlich die Dinge aus dem Zeitalter der großen Trübsal, er weiß ja, er hat nur noch eine kurze Zeit so oder so, also versucht er natürlich Dinge, die im Zeitalter der großen Trübsal kommen würden, jetzt schon in dieses Zeitalter sozusagen illegalerweise gegen die Autorität der Gläubigen einzuschleusen. Während du diese Posaune nachher in der großen Trübsal nicht mehr wegbeten kannst, ja, haben wir jetzt immer noch Autorität. Ja. Und damit sage ich jetzt auch nicht, dass einfach mit einem kleinen Gebet einfach Tschernobyl weggebetet wird, sondern da steckt dann schon geistlich ein bisschen mehr dahinter. Genauso wie bei Corona merkt man auch, ein kleines Gebet reicht ja noch nicht aus, um das ganze Ding zu wenden. Aber es wird gewendet. Amen. Halleluja. Und Gott wird es zum Besten dienen lassen für die Gemeinde. Preist den Herrn, weil wir leben nicht in der großen Trübsal. Jetzt kannst du wieder dankbar sein. Halleluja. Okay, dann sind wir bei der vierten Posaune. Die vierte Posaune gilt insbesondere dem Himmel, da geht es um Sonne, Mond und Sterne. Ja, kannst du nachlesen, ich gehe jetzt nicht im Detail darauf ein, auf jeden Fall geht es da um Gericht am Himmel. Die fünfte Posaune ist dann wieder eher hier auf der Erde, da geht es um Heuschreckenschwärme mit giftigen Stacheln, die die Menschen quälen. Ja. Und da ist interessant, dass diese Heuschrecken, die die Menschen quälen werden, also mit so Stacheln wie Skorpione heißt es da, ja, also es müssen ganz üble Biester sein. Ich meine, Heuschreckenplagen gibt es ja auch jetzt schon, jetzt gerade vor kurzem gab es wieder, glaube ich, irgendwo in Afrika, Pakistan, massive Heuschreckenplage. Ja. Also das ist schon sehr real und die Menschen damals wussten auch, wovon hier die Rede ist, wie schrecklich das ist. Aber das muss man sich nochmal potenziert vorstellen. Dann haben diese Heuschrecken nicht nur, oder diese Heuschrecken fressen nicht nur dann alles ab, sondern die haben dann auch noch Stacheln, mit denen sie die Leute stechen. Allerdings steht hier, und da kannst du wieder dankbar sein, dass die das Siegel der Erwählung an ihrer Stirn haben, nicht berührt werden dürfen. Also da verbietet Gott es ausdrücklich, wie damals auch bei den Plagen in Ägypten, hat er ausdrücklich verboten, dass die Erstgeburt getötet wird bei denen, wo das Blut am Pfosten ist. Und so ist es damals, bitte, nicht getötet werden. Ja, sorry, habe ich es falsch gesagt. Ja, also die Bewahrung. Ja. Und genauso ist dann hier in der Offenbarung auch die Bewahrung derer, die das Siegel an ihren Stirnen haben, die Bewahrung vor den Heuschrecken. Dann allerdings mit der sechsten Posaune, da kommt es dann ganz dicke. Das ist das, was es übrigens auch in der Kunst wurde, das immer wieder dargestellt. Das sind die sogenannten apokalyptischen Reiter. Ja, hast du schon mal vielleicht gehört, die apokalyptischen Reiter. Ja, die werden losgelassen mit der sechsten Posaune. Und durch diese apokalyptischen Reiterheere, wenn du es nachrechnest, handelt es sich wohl um ein Heer von 200 Millionen Dämonen. Ja. Also das ist das, die Zahl, die du, also die wird dann, dir wird einfach gesagt hier, ihre Zahl war 2 × 10.000 × 10.000. Wenn du das zusammen multiplizierst, dann kommst du auf 200 Millionen. Ja. Und offensichtlich Dämonen. Ja. Und die werden dafür sorgen, dass ein Drittel der Menschen getötet wird. Also wir hatten vorher, ein Viertel der Menschen ist getötet wurde. Jetzt von den verbleibenden 75% nochmal ein Drittel getötet. Das heißt, wir haben jetzt insgesamt 50% der Weltbevölkerung, die schon tot sind. Zu diesem Zeitpunkt. Ja. Und das ist nur die erste Hälfte der Trübsal ist damit noch nicht ganz vorbei. Okay. Interessant ist, dass in Offenbarung 9, Vers 20 heißt, dass trotzdem nur wenig Menschen Buße taten oder tun. Ja. Das ist interessant, dass trotzdem nur wenig Menschen, also vergleichsweise wenig Menschen Buße tun. Ja. An dieser Stelle jedenfalls. Okay. Gut. Mit Offenbarung oder in Offenbarung 11 kommt dann die siebte Posaune und mit der siebten Posaune beginnt gleichzeitig die zweite Hälfte der großen Trübsal und die sieben Zornschalen. Zu denen kommen wir das nächste Mal noch, die sieben Zornschalen. Ich möchte jetzt noch ganz kurz was dazu sagen, was sonst noch in dem ersten Teil der großen Trübsal passiert. Und zwar haben wir interessanterweise in diesen ersten dreieinhalb Jahren der großen Trübsal haben wir ja extreme schlimme Dinge, die passieren, wie du hier sehen kannst. Ja. Gleichzeitig ist aber auch interessant, dass gleichzeitig Gott in seiner Gnade auch gewaltige Wunderzeichen tut, in einer Dimension, wie wir sie auch in diesem Zeitalter hier eigentlich bisher nicht erlebt haben und wahrscheinlich auch so nicht erleben werden. Wir haben nämlich zum Beispiel die sogenannten zwei Zeugen, die predigen werden, 3,5 Jahre lang, also die ersten 3,5 Jahre der Trübsal. Die zwei Zeugen, das sind zwei Menschen, also es sind zwei Personen, ja, und die werden den Menschen weissagen, um sie so zur Umkehr zu bringen. Sie werden als zwei Ölbäume bezeichnet. Bezieht sich natürlich auf Sacharja 4, das kennt ihr, die zwei Ölbäume, die vor Gott stehen und aus denen damals der Tempel oder das Öl des Leuchters im Tempel gespeist wurde und jetzt im neuen Bund die Gemeinde gespeist wird. Das heißt, zum einen sind diese zwei Zeugen sozusagen in zwei Personen eine Verdichtung des apostolischen und des prophetischen Dienstes, ja, sozusagen wie der ultimative Apostel, der ultimative Prophet, ja. Und gleichzeitig aber auch sind diese zwei Zeugen ganz stark dem Geist nach, ich sage mal Nachbildungen oder wie soll man sagen, sie wandeln in den Fußstapfen gleichzeitig von Elia und von Mose. Das ist die andere Seite. Ja, weil nämlich der eine Zeuge hat die Macht, Trockenheit zu bewirken, ja. So wie Elia, der den Himmel verschlossen hat, heißt es ja. Ja. Der eine Zeuge hat die Macht, Trockenheit zu bewirken, das steht für den prophetischen, für die prophetische Säule. Und der andere Zeuge hat die Macht, Wasser in Blut zu verwandeln. An wen denkst du da? Mose, ja, das war eine der Zeichen, die Gott Mose gegeben hat vor dem Volk Israel. Und Mose steht natürlich wiederum als Leiter des Volkes Gottes, steht für den apostolischen Dienst. Das heißt, wir haben tatsächlich in diesen zwei Zeugen eine Verdichtung des apostolischen und prophetischen Dienstes des Neuen Testaments verbunden mit den zwei größten Propheten des Alten Bundes, die ja auch bei Jesus auf dem Berg der Verklärung mit dabei waren. Ja, also diese Verbindung und all das sozusagen inkarniert sich, ja, wird Fleisch in diesen zwei Zeugen. Und diese zwei Zeugen weissagen und tun auch große Wunder, sagt das Wort Gottes. Das heißt, es ist schon ein gewaltiges Zeichen für die Menschen. Dazu kommt, dass am Ende der großen Trübsal, ja, das Tier, also der Antichrist, diese zwei Zeugen töten wird, die dann aber wieder von den Toten auferstehen werden. Und dann werden sie zusammen in den Himmel auffahren. Das ist auch ein nettes Zeichen, ja, das den Leuten zu denken geben könnte. Also Gott in seiner Gnade tut gewaltige Zeichen. Ein anderes gewaltiges Zeichen, das Gott in diesem ersten Teil der großen Trübsal tut, und das finde ich auch sehr spannend, ist tatsächlich, dass ein Engel das Evangelium predigt. Ja, Offenbarung 14,6, beziehungsweise es ist sogar im zweiten Teil der großen Trübsal dann noch. Ja, aber es ist auch ein gewaltiges Zeichen, das will ich damit sagen. Ein gewaltiges Zeichen, ein Engel, Gott wird tatsächlich einen Engel schicken, um das Evangelium zu predigen. Das wird er in diesem Zeitalter so nicht tun, weil in diesem Zeitalter hat er die Söhne und Töchter Gottes dafür bestimmt, das Evangelium zu predigen. Das ist nicht der Job der Engel. Ja, der Job der Engel ist, uns zu unterstützen. Sie sind Diener derer, die das Heil erben sollen. Aber in diesem kommenden Zeitalter der großen Trübsal, wo gleich einerseits die Finsternis maximiert wird, wird gleichzeitig auch die Gnadenhilfe Gottes, die Zeichen Gottes nochmal zu einem Höhepunkt kommen. Ja? Zwei Zeugen, die auftreten. Der eine verkündet Trockenheit, dann ist sofort trocken. Der andere verwandelt Wasser in Blut. Dann ein Engel, der das Evangelium verkündet. Dann die zwei Zeugen sterben, stehen wieder auf, fahren in den Himmel. Also ist schon, da ist gewaltig was geboten, sage ich mal, ja, in diesem Zeitalter. Da ist viel los. Und deswegen wird es tatsächlich auch während der großen Trübsal, wird es auch viele Errettete geben. Es wird viele Menschen geben. Je länger die Trübsal geht, umso mehr Gläubige wird es natürlich dann wieder geben. Und alle die in dieser großen Trübsal gläubig werden, werden genauso wie wir auch Anteil haben an dem, was in Offenbarung 20, Vers 4 dann steht, als sogenannte erste Auferstehung. Das heißt, sie werden zu denen gehören, die dann mit Christus herrschen 1000 Jahre. Ja, sie werden mit da dabei sein. Die meisten allerdings, das muss man auch sagen, die meisten derer, die in der großen Trübsalzeit sich bekehren, die werden jedenfalls in der zweiten Hälfte der großen Trübsal zu Märtyrern werden. Ja, die meisten werden zu Märtyrern werden. Wenn nicht alle, also das, ja, manche sagen sogar alle, aber ja, genau, also das sagt die Bibel jetzt nicht ganz genau, aber auf jeden Fall werden sehr, sehr viele von ihnen zu Märtyrer werden. Was auch interessant ist, ist, dass in der ersten Hälfte der großen Trübsal Folgendes noch stattfindet, und zwar Offenbarung 11, kannst du das nachlesen, die ersten Verse, dem kannst du entnehmen, dass offensichtlich mit dem Beginn der ersten Hälfte der großen Trübsal der Tempel in Jerusalem wieder aufgebaut wird. Ja. Auch das, da gibt es ja jetzt schon Bestrebungen, die das wollen. Da gibt es ja einen ganzen Verein in Jerusalem, die den dritten Tempel aufbauen wollen und so weiter, aber sie werden es nicht schaffen, bis das Zeitalter sich ändert. In diesem Zeitalter wird es dazu nicht kommen, dass der Tempel aufgebaut wird, aber es wird vorbereitet werden. Und wenn dann tatsächlich die große Trübsal beginnt, wird der Tempel sehr schnell aufgebaut werden. Ja. Und gleichzeitig aber wird die erste Hälfte der großen Trübsal gekennzeichnet sein von massiver Bedrängnis für Jerusalem. Ja, das kannst du lesen in Offenbarung 11, Vers 2, da heißt es, oder Vers 1, da lässt Gott den Johannes den Tempel ausmessen. Also daran siehst du, der Tempel ist wieder aufgebaut. Und dann heißt es, den Hof, der außerhalb des Tempels ist, lass aus und miss ihn nicht, denn er ist den Nationen gegeben worden und sie werden die heilige Stadt zertreten 42 Monate. Ja. Das heißt, 42 Monate sind genau diese 3,5 Jahre. Ja. Das heißt, 3,5 Jahre lang wird Jerusalem zertreten werden von den Heiden. Es ist interessant, die ersten 3,5 Jahre der großen Trübsal sind insbesondere Bedrängnis für die Juden. Die zweiten 3,5 Jahre der großen Trübsal sind insbesondere Bedrängnis für die Auserwählten, also für die, die Jesus angenommen haben und errettet sind und die eben nicht bereit sind, dann das Zeichen des Tieres auf ihre Stirn zu nehmen oder auf ihre Hand. Diejenigen werden im zweiten Teil der großen Trübsal extreme Bedrängnis erleben. Und es ist auch interessant, ich weiß nicht, wie vielen von euch das bewusst ist, aber es ist sehr interessant, in diesem Vorschatten auch des antichristlichen Reiches, das man das sogenannte Dritte Reich nennt hier in Deutschland, war es auch interessanterweise so, der Nationalsozialismus hat massiv begonnen, die Juden zu bedrängen und nicht nur zu bedrängen, sondern umzubringen. Und der Plan aber war, dass wenn der Zweite Weltkrieg siegreich beendet ist, dass dann es mit den Christen weitergeht. Das war eigentlich der Plan. Das heißt, auch da haben wir diese Abfolge interessanterweise, zuerst die Juden, dann die Christen. Deswegen sagen auch manche eben, und das sage ich auch, sehe ich auch so, Israel ist der Zeiger Gottes auf der Weltenuhr. Es beginnt sozusagen zuerst bei den Juden, das ist auch das, was Paulus sagt, das Evangelium, zuerst den Juden, dann den Heiden. Ja. Genauso auch tatsächlich nochmal hier in der großen Trübsal siehst du, zuerst den Juden, dann den Heiden. Ja. Ja, also dann den Christen aus den Nationen. Ja. Aus diesem Grund glaube ich auch, dass es wenig Sinn macht, wie manche annehmen, das ist auch eine Lehre, die es gibt, manche nehmen ja an, es gibt ja verschiedene Ansichten, was die Entrückung angeht, habe ich schon erwähnt. Manche glauben, dass die Entrückung eben erst nach der Trübsal stattfindet, da haben wir schon drüber gesprochen, warum wir das nicht glauben. Wir glauben daran, dass die Entrückung vor der Trübsal stattfindet. Aber dann gibt es auch noch eine weitere Gruppe, das ist aber eine relativ kleine Gruppe von geistlichen Lehrern, die glauben, die Entrückung findet in der Mitte der großen Trübsal statt. Ja. Also das sogenannte, im Fachbegriff heißt es, es gibt die Prätribulationisten, die Mediotribulationisten und die Posttribulationisten. Ja. Da siehst du mal, was für tolle Worte Theologen haben. Ne? Also die Mediotribulationisten glauben daran, dass die Entrückung in der Mitte der großen Trübsal stattfindet. Wenn du das aber betrachtest, was ich jetzt gerade gesagt habe, macht das tatsächlich am allerwenigsten Sinn von allem, weil wenn die Bedrängnis in dem ersten Teil der großen Trübsal vor allen Dingen die Juden betrifft, ja, und dann im zweiten Teil der großen Trübsal die Erretteten aus den Nationen betrifft, dann ist ja die Frage, auf wen soll sich die Bedrängnis im zweiten Teil richten, wenn die Gemeinde genau in dem Moment weggeht? Ja. Also wer soll dann da vernichtet werden, eigentlich, wenn eigentlich keiner mehr da ist? Also im anderen Fall haben sie ja noch 3,5 Jahre Zeit, ja, sich zu entwickeln und wieder hervorzukommen. Ja. Macht also von dem her eigentlich nicht wirklich Sinn. Deswegen, ich wollte dir mal so einfach als Fun-Ding, wollte ich dir mal so einen Begriff geben. Wir können mal diesen wunderbaren Begriff an die Wand werfen. Schau, das ist das, was wir lernen, ja? In theologischer Fachsprache. Prätribulationistischer, prämillenaristischer Dispensationalismus. Gut, ha? Halleluja. Heißt auf Deutsch, wir glauben, dass die Gemeinde vor der großen Trübsal entrückt wird. Wir glauben, dass das tausendjährige Reich noch vor uns liegt und nicht wir bereits im tausendjährigen Reich sind. Und wir glauben an unterschiedliche Zeitalter, ja, die sich in der Bibel offenbaren. Ja. Das ist der Dispensationalismus. Halleluja. Also, was du siehst, zusammenfassend, was du siehst ist und was du lernen kannst ist, dass tatsächlich, könnt ihr nur ein bisschen an dem Wort erfreuen, ja. Was du siehst ist tatsächlich, dass in dem Zeitalter der Endzeit und dann insbesondere im Zeitalter der großen Trübsal sich einfach viele, viele Dinge, die wir jetzt schon erleben und sehen, extrem verdichten und sich auf einzelne Personen konzentrieren. So wie der Antichrist, da kommen wir dann in der zweiten Hälfte der großen Trübsal noch dazu. Aber auch zum Beispiel bei den zwei Zeugen sehen wir das. Ja. Wir sehen es bei den ganzen Plagen, wie einfach plötzlich alles global wird, was vorher nur partiell war und so weiter. Alles verdichtet sich extrem. Das heißt, die Finsternis verdichtet sich extrem. Der Teufel bekommt nochmal so richtig freie Hand. Gleichzeitig aber auch, und damit möchte ich heute Abend abschließen, verdichtet sich auch nochmal das Licht. Weil interessant ist, dass mitten in diesen Gerichten, ja, von Posaunen und was hatten wir, Siegeln und so weiter, mitten da drin Johannes eine Vision dazwischen hat, und zwar in Offenbarung Kapitel 7. Ja, mittendrin zwischen diesen Siegeln hat er eine Vision, und in dieser Vision sieht er die Auserwählten Gottes. Ja. Er sieht diese berühmten 144.000 mal als erstes, ja, die Versiegelten, die an ihren Stirnen versiegelt sind. Da handelt es sich ganz offensichtlich um diejenigen, die an Jesus gläubig geworden sind, die zu den Juden gehören. Ja. Da geht es also um die Juden, die, aber natürlich die gläubig geworden, die auserwählten Juden geht es da. Ja. Und dann sieht er außerdem aber weitere Volksmengen, eine große Volksmenge heißt es dann, die niemand zählen konnte, das ist Offenbarung 7, Vers 9, aus jeder Nation, aus Stämmen und Völkern, Sprachen, stand vor dem Thron und vor dem Lamm, bekleidet mit weißen Gewändern und Palmen in den Händen, und sie rufen mit lauter Stimme und sagen, das Heil unserem Gott, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm. Und alle Engel standen rings um den Thron und die Ältesten und die vier lebendigen Wesen, und sie fielen vor dem Thron auf ihre Angesichter und beteten Gott an und sagten Amen, den Lobpreis und die Herrlichkeit und die Weisheit und die Danksagung und die Ehre und die Macht und die Stärke unserem Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und einer von den Ältesten begann und sprach zu mir, diese, die mit weißen Gewändern bekleidet sind, wer sind sie und woher sind sie gekommen? Und ich sprach zu ihm, mein Herr, du weißt es. Und er sprach zu mir, diese sind es, die aus der großen Bedrängnis kommen. Und sie haben ihre Gewänder gewaschen und sie weiß gemacht im Blut des Lammes. Mit anderen Worten, es geht um diejenigen, die durch diese Trübsal durchgegangen sind und dabei sich nicht befleckt haben mit dem Geist des Antichristen, sondern ihre Kleider gewaschen haben im Blut des Lammes. Und darum, sagt er, sind sie vor dem Thron Gottes und dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel. Und der auf dem Thron sitzt, wird über ihnen wohnen. Und sie werden nicht mehr hungern, auch werden sie nicht mehr dürsten, noch wird die Sonne auf sie fallen, noch irgendeine Glut. Denn das Lamm, das in der Mitte des Thrones ist, wird sie hüten und sie leiten zu Wasserquellen des Lebens, und Gott wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Mit anderen Worten, hier sieht Johannes sozusagen prophetisch voraus die Belohnung derer, die durch diese große Trübsal sauber hindurchgehen. Und jetzt kannst du sagen, ja, das ist schön für die, ich werde ja nicht dazugehören, weil ich ja nicht in die große Trübsal komme, aber ich sage dir eins, diese Ermutigung gilt auch für dich, weil, wie sagt Paulus, auch wir müssen durch viele Bedrängnisse eingehen in das Reich Gottes. Das heißt, es gibt Bedrängnisse in diesem Leben. Und wie du durchgehst, verstehst du, wie du damit umgehst, wie du durchgehst durch die Bedrängnisse, die es hier gibt, wird darüber entscheiden, welchen Platz du am Ende einnimmst, genauso wie bei denen, die durch die große Trübsal gehen. Das heißt, auch wir werden eines Tages ein Stück weit sagen können, wir werden zwar nicht sagen können, wir sind durch die große Trübsal gegangen, aber wir sind auch durch Bedrängnisse hindurchgegangen und haben unsere Kleider nicht befleckt, sondern haben sie gewaschen im Blut des Lammes, und deswegen gehört uns diese selbe Herrlichkeit. Letztendlich spricht er hier ja auch bereits von der Herrlichkeit des himmlischen Jerusalems am Ende. Ja, jede Träne wird abgewischt und so weiter, kein Schmerz, kein Leid. Das ist ja dann die Formulierung in Offenbarung 21. Das heißt, Johannes malt sozusagen der Gemeinde damals zu seiner Zeit, wie auch uns, deswegen steht das Buch in der Bibel, und ich glaube, dass es sehr richtig ist, dass es in der Bibel steht, ja, die Offenbarung malt uns vor Augen, das ist sozusagen das Ziel, auf das wir zugehen, die himmlische Herrlichkeit, und jeder, der einfach auch durch Bedrängnisse hier in dieser Welt, auch durch, und da werden wir das nächste Mal dazu kommen, auch durch Versuchungen, sich eins zu machen mit dem Zeichen des Tieres, das nämlich auch schon in diese Zeit hineinragt, auch wenn sich es vielleicht noch nicht in Person, in einer Person manifestiert, verstehst du? Und auch nicht irgendwie so einfach auf irgendeine Sache, auf irgendeinen Chip zu reduzieren ist oder so, sondern wo es wirklich um eine geistliche Sache geht. Ja? Aber es geht jetzt genauso bereits darum, tatsächlich nicht unter dieses Zeichen zu kommen, sondern unsere Kleider sauber zu halten, im Blut des Lammes zu waschen, um damit auch durch all das, wodurch wir jetzt durchgehen, in diesem Zeitalter, am Ende hindurch sagen zu können, wir sind herausgekommen aus dieser Bedrängnis und stehen jetzt in dieser Herrlichkeit Gottes vor dem Thron. Halleluja. Amen. Und das ist unser Ziel. Und darauf gehen wir zu. Bist du bereit, da deinen Stand einzunehmen? Halleluja, dann lass uns beten zum Schluss dieser Stunde heute Abend. Halleluja, auch ihr im Livestream. Preist den Herrn. Ja, du siehst in der Offenbarung, siehst du tatsächlich, dass dieses Leben mit Jesus nicht einfach nur ein Spiel ist, sondern es geht um Leben und Tod. Amen. Es geht um Himmel oder Hölle. Es geht um Herrlichkeit oder Dunkelheit. Es geht um Licht oder Finsternis. Und die Entscheidungen, die wir jetzt und hier treffen, bewirken, in welche Richtung wir gehen. Und sie bewirken, wofür wir unseren Stand einnehmen. Und sie bewirken, was wir auch verbreiten in dieser Welt, jetzt in diesem Zeitalter. Halleluja. Sie bewirken, ob Bedrängnisse überhand nehmen oder ob Bedrängnisse in Schach gehalten werden. Ja, sie bewirken, ob die Herrlichkeit Gottes zunimmt oder ob die Finsternis zunimmt. Ja. Preist den Herrn. Wir stehen dafür, dass die Herrlichkeit Gottes zunimmt. Amen. Halleluja. Preist den Herrn. Lass uns beten zusammen. Danke, Vater. Danke, Vater. Du hast Jesus sagen lassen, wenn ihr all diese Dinge geschehen seht, auch diese Vorschatten der großen Trübsal, all die Erschütterungen in der Welt, die passieren, die wir jetzt ja auch überall auf der Welt sehen, Herr. Herr, wenn all diese Erschütterungen geschehen, Herr, und wenn wir sie geschehen sehen, dann hast du gesagt, Jesus, erhebt eure Häupter, denn eure Erlösung ist nahe. Mit anderen Worten, für uns ist jetzt die Zeit, unser Haupt zu erheben und zu sagen, danke, danke, danke, Jesus, für deine Gnade in unserem Leben, Herr. Herr, wir erachten sie nicht als gering, wir erachten sie nicht als selbstverständlich, sondern wir nehmen sie als das, was sie wirklich ist, nämlich deine unverdiente Gunst, Herr. Herr, wir haben es nicht verdient, dass du uns eine solche Gnade erwiesen hast, dass wir in diesem Zeitalter leben dürfen, dass wir das Evangelium hören durften und dass wir die Gnade hatten, uns überführen zu lassen vom Heiligen Geist, umzukehren und unser Leben Jesus zu geben und durchzustarten mit ihm, Herr. Und wir danken dir, Herr, dass wir jetzt in dieser Gnade stehen, dass wir fest und sicher im Bewusstsein der Gunst Gottes stehen, dass wir fest und sicher im Bewusstsein der Herrlichkeit Gottes stehen können, die du uns anvertraut hast und dass wir in dieser Herrlichkeit und durch diese Herrlichkeit jetzt dieses Zeitalter beeinflussen und verändern und verwandeln können, Herr. Und in dem Namen Jesu Christi nehmen wir unseren Stand ein. Sag es nochmal zum Schluss. Ich nehme meinen Stand ein. Für das Licht. Für die Herrlichkeit Gottes. Die Finsternis muss weichen. Und die Herrlichkeit Gottes kommt. Der Leib Christi steht auf. In Herrlichkeit. Und er zeigt dem Teufel, wo es lang geht. Und danke, Jesus, dass du mir die Gnade gibst, mein Herz reinzuhalten. Ja, von aller Undankbarkeit. Von allem Jammern und Murren. Von aller Eifersucht und Zorn. Von Unreinheit. Von bösen Gedanken und Handlungen. Danke, dass du mir hilfst, Heiliger Geist, mein Herz reinzuhalten, sodass ich eines Tages vereinigt werden kann mit diesen Auserwählten, von denen in Offenbarung 7 die Rede ist. Und mit ihnen allen vor dem Thron stehen darf. Gewaschen und rein, im Bewusstsein meiner Sohnschaft. Und den Vater im Himmel preisen darf. Und die Herrlichkeit Gottes erleben darf. Und die Freude im Herrn erleben darf. Die stärker ist als alles andere. Danke, Jesus, für diese himmlische Bestimmung. Ich nehme meinen Stand jetzt darin ein. Wir gemeinsam nehmen unseren Stand jetzt darin ein. In Jesu Namen. Amen. Amen. Halleluja. Preist den Herrn. Lass uns Jesus die Ehre geben. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Preist den Herrn. Weißt du, es ist so wichtig. Es ist immer dieser Kampf zwischen Licht und Finsternis. Was hat die Oberhand? Schau, das wurde mir jetzt so bewusst. Wir sind gerade dabei, für unsere Genehmigung, für unseren Open-Air-Gottesdienst oder wie auch immer wir das dann nennen am Ende, auf dem Schlossplatz oder Kronprinzplatz in Stuttgart unseren Stand einzunehmen, auch gegenüber der Stadt. Schau, warum machen wir das? Weil wenn du schaust, was in unserer Stadt der Teufel versucht zu tun, wenn du das letzte Wochenende anschaust, diese ganze Krawalle und Randale und so weiter, das sind ja losgelassene Teufel. Aber weißt du, wir leben noch nicht in der großen Trübsal, wo einfach irgendein Pferd losgelassen ist und machen kann, was es will. Sondern wir leben im Zeitalter der Gnade. Und an uns ist es, unseren Stand für die Herrlichkeit Gottes einzunehmen und die Atmosphäre in dieser Stadt zu bestimmen. Ich weiß noch, wie wir das letzte Mal oder das vorletzte Mal Open-Air-Gottesdienst auf dem Kronprinzplatz gemacht haben. Da war es so, da war am Abend eine Kurdendemo in Stuttgart. Und diese Kurdendemos waren bekannt und bei der Polizei berüchtigt, dass sie immer in Schlägereien zwischen Türken und Kurden enden am Ende. Ja. Und es war auch die Wochen vor unserem Gottesdienst immer so gewesen, samstags. Und an dem Abend, als wir Open-Air-Gottesdienst hatten, sollte am Abend wieder so eine Demo sein. Und ich weiß noch, wir haben dann auf der Straße gebetet. Ich hab das proklamiert und habe Frieden in der Stadt freigesetzt und Ruhe und die Herrlichkeit Gottes und so weiter. Und am Sonntag schon habe ich in der Zeitung gelesen, dass die Polizei überrascht war. Aber an diesem Abend hat es keinerlei Krawalle gegeben bei der Demo. Verstehst du? Amen. Weißt du, das ist das Licht, das über die Finsternis dominiert. Und deswegen dürfen wir nicht zu klein denken von solchen Möglichkeiten. Und deswegen betet einfach voll uns mit, dass es voll uns durchgeht. Wir werden es jetzt wahrscheinlich so machen, dass wir die Sache nicht als Gottesdienst deklarieren, weil da haben sie bürokratische Hindernisse und Verordnungen und dies und jenes. Sondern wir werden jetzt einfach sagen, wir machen eine Demo für mehr Gottvertrauen in der Corona-Krise. Halleluja. Ja, so, Astrid wird das Formular so ausfüllen, wir werden es anmelden, einfach als Kundgebung für mehr Gottvertrauen in der Corona-Krise mit Infoständen für unser Anliegen. Ja. Und da können Sie eigentlich wirklich definitiv überhaupt nichts dagegen sagen, weil das wird ja ständig genehmigt, solche Demos. Und also nicht diese Art von Demo, aber für andere Sachen. Und ja, verstehst du, und momentan sind so viele am Demonstrieren für alles Mögliche, manchmal auch für allen möglichen Schrott und Schwachsinn. Ja, wir demonstrieren jetzt einfach für mehr Gottvertrauen in der Corona-Krise. Amen, seid ihr da dabei? Halleluja. Also, nehmt es euch jetzt schon vor, am 18. Juli, und wir werden es sogar für den Schlossplatz anmelden, weil am Schlossplatz sind zwar Gottesdienste nicht gestartet, aber Demos sind gestartet. Also, wir machen einfach eine Demo. Weißt du ja. Setz es frei, dass es jetzt schnell einfach auch kommt, die Genehmigung, und dass es klappt. Preist den Herrn. Gut, jetzt geben wir noch. Amen. Genau, ja, Transparente werden wir natürlich auch hochhalten. Ja, ja, werden wir ein paar hochhalten. Das, ja, natürlich, klar. Wir werden einfach, von vorne werden ein paar Worte zum Thema kommen. Ja. Und dann wird ein Schild hochgehalten. Mehr Gottvertrauen oder Jesus ist Sieger über Corona. Oder einfach so, verstehst du? Das ist kein Problem. Halleluja. Wir werden einfach ein Statement setzen. Eigentlich war ich richtig begeistert, als mir das bewusst wurde. Ja, am besten wir genehmigen es als Demo. Dachte ich, ja, genau das ist das, was jetzt notwendig ist. Wir müssen ein richtiges Statement setzen in der Stadt. Gerade in dieser Corona-Zeit. Halleluja. Mit Jesus durch Corona. Preist den Herrn. Halleluja. Okay, jetzt geben wir noch. Auch ihr am Livestream. Ihr dürft geben und sehen, was der Heilige Geist euch zeigt. Tut es einfach, da sind mit diesen drei Möglichkeiten, die sind hier angezeigt, Überweisung, PayPal oder Kreditkarte, hier im Raum, Verpflichtungserklärung unter euren Stühlen, kannst du ausfüllen, lass dich vom Heiligen Geist leiten, was du sehen sollst heute Abend, in Bar geht natürlich auch, wir werden gleich die Eimer durchgeben und du tust das, was er dir gezeigt hat und dann ist es eine super geniale Sache. Preis den Herrn. Danke, Vater, für jeden einzelnen Geber heute Abend, Herr. Danke, Herr, dass du verheißen hast, auch gerade in dieser Zeit, Herr, wo die Welt mehr und mehr von Finanzkrise spricht und sie auch bekommen wird, Herr. Wir danken dir, Herr, dass wir außerhalb des weltlichen Finanzsystems leben dürfen als Christen, Herr. Danke, dass Psalm 91, der Schutzpsalm, auch gilt für Finanzkrisen. Halleluja. Wir nehmen das für uns in Anspruch, Herr. Du wirst deinen Engeln befehlen, uns zu bewahren und zu behüten, Herr. Danke, Vater, dass du deine Söhne und Töchter sicher durchgehen lässt, Herr. Ja, auch wenn Dinge vielleicht an manchen Punkten mal ungewohnt sein werden, aber am Ende wird uns alles zum Besten dienen, Herr. Wir danken dir dafür, Herr. Wir danken dir für deine übernatürliche Versorgung. Wir danken dir, Herr, dass wir in allem, alle Zeit, alle Genüge haben und überreich sind zu jedem guten Werk und dein Reich vorantreiben können in dieser Zeit wie nie zuvor. Preis den Herrn. Danke, Vater, dass auch bald die Klimaanlage eingebaut sein wird, Herr. Halleluja. Da müssen wir einfach nur noch beten, dass die Geräte geliefert werden, weil dann können sie eingebaut werden. Preis den Herrn. Also setz es frei. In Jesu Namen. So, jetzt geben wir die Eimer durch und du tust, was er dir gezeigt hat. Und während wir die Eimer durchgeben, wollte ich euch noch ein starkes Zeugnis kurz vorlesen, das gerade jetzt gekommen ist. Wie viele von euch erinnern sich an einen Gottesdienst vor, ich weiß gar nicht mehr wann, das war vielleicht vor 6 Monaten oder so, wo ich den Eindruck hatte für einen Mann, der im Rollstuhl gekommen war, da hatte ich den Eindruck gehabt, jemand ist im Rollstuhl gekommen und er kam dann nach vorne und was ich nicht wusste war, dass es der Mann war von jemand aus dem Glory House in Bischofsheim von uns und der saß im Rollstuhl, weil er so extrem Krebs hatte und Operationen und alle möglichen Dinge und wenig Hoffnung und so weiter. Konglomerate von Tumoren, schreibt sie da, hatte er, Aussichtslosigkeit, aber sie schreibt, in dieser Zeit hat Volker, heißt er, hat Volker sein Leben Jesus gegeben. Ja? Und ihr erinnert euch dran, ich habe ihn dann aufstehen lassen aus dem Rollstuhl und er ist dann gelaufen und er hat dann auch hinterher geschrieben, wie ab da einfach hat er ganz anders Power und Kraft gehabt, um da durchzugehen. Und er ist diesen Weg durch Schmerzen, Chemotherapien, Intensivstationen, OP, Bestrahlungen im festen Glauben an Jesus bis zum Ende gegangen. Und jetzt sagt sie, ich möchte nur nicht versäumen, euch mitzuteilen, Volker ist tumorfrei. Halleluja. Preist den Herrn. Preist den Herrn. Wir geben Zeugnis, wo immer es möglich ist. In bestimmten Abständen passieren noch Kontrollen, aber wir vertrauen darauf, dass alles gut ist und bleibt. Wir danken euch, dem Gebetsteam, unserem Glory House und all den vielen, die für Volker gebetet haben, von ganzem Herzen. Preist den Herrn. Ist doch stark. Amen. Das ist auch, weißt du, das ist auch ein Held, kannst du sagen, der durch große Bedrängnis hindurch hervorgekommen ist und jetzt die Herrlichkeit Gottes erleben darf, einfach auch mit dieser Heilung. Das ist auch aus einer großen Bedrängnis hervorkommen. Preist den Herrn. Aber Jesus hat den Sieg. Amen. Halleluja. Wir sind im Zeitalter der Gnade. Preist den Herrn. Gut, ihr Lieben, jetzt noch ein paar Ansagen für die kommende Woche. Hört gut zu, auch für die Schule. Nächsten Donnerstag haben wir was Besonderes. Nächsten Donnerstag werden wir eine Stunde auch haben, live hereingezoomt mit Adam Thompson. Und der wird nächste Woche Träume deuten hier vor Ort. Also seid, wenn es irgend möglich ist, live dabei. Insbesondere, wenn du möchtest, dass vielleicht ein Traum von dir gedeutet wird. Aber natürlich auch, wenn du Impartation-Zuteilung möchtest, einfach auch in Richtung Traumdeutung. Ich habe festgestellt, ich kenne niemanden auf der ganzen Welt, der eine solche Salbung für Traumdeutung hat wie Adam Thompson. Ist tatsächlich so. Mir ist jetzt schon ein paar Mal so gegangen, neulich wieder. Ich hatte einen Traum nachts und habe den auch aufgeschrieben, der war sehr klar, aber ich habe ihn nicht verstanden. Ich wusste nicht, wie soll ich das einordnen. Und dann habe ich mir nur die Botschaft von Adam Thompson beim Joggen, habe ich mir die Botschaft von Adam Thompson von der Pfingstkonferenz angehört, wo er jetzt gar nicht speziell über Traumdeutung gesprochen hat. Aber ich habe einfach nur seiner Botschaft zugehört. Und während ich seiner Botschaft zuhörte, wurde ich plötzlich an den Traum von letzter Nacht erinnert und mit einmal war mir alles klar. Mit einmal wusste ich, wie es ist. Und er wusste, ja, da ist eine Salbung drauf, eine übernatürliche Salbung. Neulich, erst vor einer Woche ging es mir wieder so, hatte ich wieder einen klaren Traum und habe es wieder nicht verstanden und habe ihn zur Seite gelegt. Und ein paar Tage später hatte ich irgendwie den Eindruck, ich soll mal in diesem Buch von Adam Thompson lesen, The Divinity Code to Interpreting your Dreams and Visions. Ja? Also wo er praktisch diese ganzen Symbole der Traumdeutung und so weiter aufschlüsselt. Ich habe gar nicht die Symbole studiert, sondern ich habe nur ein bisschen gelesen, wo er allgemein über Prinzipien von Traumdeutung schreibt. Und während ich nur da drin lese, plötzlich fiel es mir wieder wie Schuppen von den Augen und ich wusste, was mein Traum bedeutet. Verstehst? Also das ist wirklich eine übernatürliche Salbung drauf. Und das werden wir nächsten Donnerstag live hier erleben. Er wird sich von Australien hier reinzoomen. Das wird am frühen Morgen für ihn sein. Ja? Also da wird er noch ganz frisch sein. Preist den Herrn. Also das wird nächsten Donnerstag in der zweiten Stunde dann sein. Ja? Preist den Herrn. Gut. Ansonsten haben wir natürlich am Sonntag um 10 Uhr Herrlichkeitsgottesdienst, beziehungsweise halt vorher noch, am Freitag, morgen haben wir Connected-Treffen für alle Jugendlichen von 13 bis 25 hier im Zentrum und dann am Sonntag Herrlichkeitsgottesdienst mit anschließendem Heilungsdienst hier im Zentrum. Ladet eure Freunde, Bekannte, Verwandte dazu ein, das ist eine super Gelegenheit, gerade jetzt in der Zeit, die Leute brauchen das. Weißt du, und wenn sie Angst haben, sag ihnen mal folgende Zahl. Ich habe jetzt mal neulich nachgeschlagen, weil ich wollte mal wissen, wie viele Corona-Infizierte haben wir denn aktuell in Filderstadt? Einfach so in ganz Filderstadt, in verschiedenen Teilorten, etwa 50.000 Einwohner. Aber habe ich mal nachgeguckt und habe ich festgestellt, wir haben in Filderstadt momentan einen Infizierten. Okay? Und wir hatten in Filderstadt, seitdem diese Krise besteht, insgesamt 187 Infizierte. Ja. 10, die gestorben sind. Filderstadt allerdings galt mit Esslingen zusammen, am Anfang als sogenannter Corona-Hotspot sogar. Ja. Das heißt, Kreis Esslingen war besonders betroffen. Ja. Also ist es immer mal ganz gut, sich diese absoluten Zahlen auch mal anzuschauen, weil dann merkst du, dass einfach das, was groß gemacht wird in den Medien, einfach nicht in Relation steht zu der Realität. Natürlich musst du ja jetzt nicht, du musst ja jetzt nicht zum Tönnies gehen und dich dort mit Fleisch einreiben oder was auch immer, verstehst du? Das muss ja nicht unbedingt. Man muss ja nicht dumm sein, aber verstehst? Also, lad deine Freunde, Bekannte, Verwandten ein. Anschluss Heilungsdienst. Kinderdienst für Kinder von 3 bis 12 Jahren. Jetzt am Sonntag auch wieder. Und das wird eine super Zeit. Dienstag haben wir, nächsten Dienstag ausnahmsweise keine Veranstaltung. Das ist immer, wenn der 5. Dienstag im Monat ist, haben wir keine Veranstaltung. Das ist also nächsten Dienstag der Fall. Keine Veranstaltung. Donnerstag dann aber, wie ich schon gesagt habe, 19.30 Uhr Glory Live Schulabend, wo auch Adam Thompson dabei sein wird. Und dann Vorschau noch. Das Evangelisations- und Herrlichkeitswochenende ist jetzt folgendermaßen geplant. Vom 17. bis 19. Juli, Freitag 19.30 Uhr wird der Glory-Live-Schulabend sein, hier mit Philipp Schmerold anstatt Donnerstag. Samstag 14 Uhr die Open-Air-Demo in Stuttgart. Samstagabend 19 Uhr Erweckungsgottesdienst mit Philipp hier und Sonntag 10 Uhr Herrlichkeits- und Wundergottesdienst. Also haltet euch das Wochenende frei, macht andere jetzt schon darauf aufmerksam. Das wird was ganz, ganz Besonderes, glaube ich, auch für unsere ganze Stadt und Region und das ganze Land. Ich weiß nicht, wo sonst gerade momentan in Deutschland Demos für Jesus stattfinden. Weiß den Herrn. Gut, für Kranke wird auch weiterhin gebetet. Die Zeiten kannst du sehen und kannst auch auf unserer Homepage sehen. Beratung und Gebet. Tägliches Wort der Ermutigung gibt es auch weiterhin. Und alle anderen Informationen findet ihr im Aufbruch oder auf unserer Homepage. Preis den Herrn. Jetzt sag noch zu deinem Nachbarn, sag einfach, haben wir schon gesegnet vorher, ja. Sag zu deinem Nachbarn, du bist gesegnet mit der Herrlichkeit Gottes. Das Blut Jesu reinigt dich, wann immer du es wieder in Anspruch nimmst, von jeder Schuld und Sünde, sodass du unbefleckt durch jede Bedrängnis durchgehst und am Ende die Herrlichkeit Gottes erlebst. Das schnell vorübergehende Leichte deiner Bedrängnis bewirkt dir ein über die Maßen, überreiches, ewiges Gewicht von Herrlichkeit, weil du nicht auf das Sichtbare schaust, sondern auf das Unsichtbare, weil das Sichtbare ist zeitlich, das Unsichtbare ist ewig. Das gilt heute, morgen und bis ans Ende dieses Zeitalters. In Jesu Namen. Amen. Amen. Preist den Herrn. Habt den besten Abend. Ihr seid die Besten. Es ist wunderbar, einfach zu euch allen wirklich zu sprechen. Da ist so ein Zug drauf auf der Schule, wenn du Glory Live Schüler bist und du hast wirklich die Möglichkeit, einfach auch mal live hier dabei zu sein, das hier zu erleben. Weißt du, da ist so ein Zug drauf. Ob Abstand oder nicht Abstand, die Herrlichkeit Gottes ist hier im Raum so mächtig. Und es ist einfach ein Genuss, hier zu sitzen und einfach die Herrlichkeit Gottes zu erleben. Preist den Herrn. In diesem Sinne, den besten Abend. Kommt gut heim. Die Engel begleiten euch. Halleluja. Amen.